Feature-Preise gibt es einige. Den Prix Europa, den Prix Italia, den Civis, den Ernst Schneider, Otto Brenner oder Geißendörfer-Preis. Darunter sticht aber einer hervor, der nicht ein einzelnes Werk auszeichnet, sondern ein Lebenswerk. Und das ist der Axel-Eggebrecht-Preis. Der wird seit 2008 alle 2 Jahre in Leipzig verliehen und kommenden Mittwoch ist es wieder soweit. Im Rahmen der 40. Internationalen Feature-Konferenz wird er verliehen an Paul Kohl. Zunächst herzlichen Glückwunsch, Paul Kohl. Ja, danke sehr. Ich habe mich darüber wahnsinnig gefreut. Wissen Sie denn eigentlich, wie viele Feature Sie in Ihrem Leben je geschrieben haben? Uff. Als ich das erfahren habe durch Richard Goll, mal angefangen, meine Akten hervorzuholen und mal so grob durchzuzählen, da waren es, also die ich wirklich als richtige Feature bezeichne, 40. Aber es waren weit über doppelt so viel. Also über 100 sind es ganz sicher. Und erinnern Sie sich noch an das Erste? Ja, also mein erstes wirkliches Feature schrieb ich 1986. Dazu muss ich etwas ausholen. Ich komme ja ursprünglich vom Hörspiel. Und mein erstes Hörspiel hat der WDR 1964 gesendet. Der Golem nach dem Roman von Mayrink. Dann die nachfolgenden Hörspiele wurden meistens beim Hessischen Rundfunk produziert. Aber ich habe dann Feature eigentlich ab 1972 geschrieben. Für den SFB und den RIAS und auch für ARD-Anstalten. Autorenporträts, Komponistenporträts und Musikfeatures sogar 90 Minuten lang. Aber mein erstes entscheidendes Feature, das war Steh auf, es ist Krieg, vom Überfall auf die Sowjetunion. Und worin unterschied sich das von den anderen, den vorangegangenen, ja nicht so richtigen Feature? Naja, die vorangegangenen, das waren, also keine akustischen Features. Das waren einfach Features, die ein Thema gut behandelten. Und was war das Besondere dann daran? Das Besondere war, dass ich auf der Strecke Brest-Hamburg bis Moskau reiste, auf der Blutbahn der Heeresgruppe Mitte, und dass ich ständig das Mikro offen hatte und alles, was mir da zuerst in Weißrussland, dann und dann in Russland bis Moskau, vors Mikro kam, aufnahm. Also dieses Feature ist nicht am Schreibtisch entstanden, sondern während dieser Reise, die für mich, für meine ganze weitere Feature-Arbeit sehr entscheidend war. Aber ein Thema hatten Sie vorher. 1985 hatte mir für dieses Thema über den Überfall auf die Sowjetunion Wolfgang Bauernfeind vom SFB den Auftrag erteilt, eben von Brest-Hamburg bis Moskau zu reisen und da die Überlebenden dieser Feuerwalze erzählen zu lassen. Und da war ich in den allermeisten Teilen der allererste Deutsche, der nach 40 Jahren wieder auf dem Boden stand, wo die Überlebenden zuletzt nur die Wehrmachts- und SS-Uniform gesehen hatten. Das war nun also sozusagen Ihr erstes Feature, was akustisch entstand, aus den Aufnahmen heraus und nicht am Schreibtisch das Thema erarbeitet. Dann folgten viele weitere. Welches war denn das für Sie und Ihre Entwicklung vielleicht wichtigste Feature? Das kann ich so exakt gar nicht sagen. Es war so, dass gerade durch diese erste Reise stürzten so viele Themen, alle bezogen auf den Krieg gegen die Sowjetunion, die gesamte NS-Zeit auf mich ein, sodass ich ein Thema nach dem anderen reite. Und da ich in den darauffolgenden Jahren sehr oft immer wieder in Minsk war, und Minsk war wirklich in Weißrussland, also Belarus, das Zentrum der Vernichtung. Und sodass dann durch meine immer sich weiter öffnenden Erfahrungen ich ein Feature nach dem anderen schrieb. Also dann zum Beispiel über den Minsker Prozess von 1946, Dann über das Attentat auf den Generalkommissar Wilhelm Kube. Ich hatte die Attentäterin Jelena Masanik treffen können und erzählen lassen. Ich hatte daraufhin die überlebende Witwe Anita Kube erzählen lassen können, sodass eigentlich dieses Zentrum um diese entsetzlichen Vernichtungen, also Steh auf, es ist Krieg, Minsker Prozess, Attentat auf Kube, das könnte ich eigentlich als meine, also für mich wichtigen Features bezeichnen. Sie waren ja eigentlich schon relativ alt, muss man sagen, als Sie wirklich anfingen, Feature zu schreiben. Sie waren ja schon dann Mitte der 80er Jahre, da waren Sie schon um die 50. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe zwischendurch natürlich auch andere Sachen gemacht. Ich habe lange Zeit am Theater als Regisseur gearbeitet und dann habe ich Bücher geschrieben und war mit anderen literarischen Sachen beschäftigt. Das ist, ja, ich bin ja 37 geboren, da war ich schon so 50. Ich staune selbst, dass ich so spät, so ein Spätzünder bin, aber ich habe dann ganz gewaltig aufgedreht. Ja, umso erstaunlicher, Sie kommen von der Literatur, Sie haben auch Krimis geschrieben, Sie haben als Übersetzer gearbeitet, Sie haben am Theater gearbeitet, also sehr viel gemacht. Ihre letzten Arbeiten und in den Features sind doch sehr viele, auch sehr genaue Recherchen, journalistische Arbeiten, die ja sich, also Wer ermordet Alfred Herrhausen zum Beispiel, Rekonstruktion einer Spurenverwischung oder der Fall Herbert Häber vom Politbüro und die Psychiatrie, eine Geschichte aus der DDR. Das sind doch sehr genau recherchierte journalistische Arbeiten. Wie sind Sie denn auf den journalistischen Pfad gekommen? Das war einfach Neugierde, reine Neugierde. Ich muss sagen, ich bin kein ausgebildeter Journalist. Ich habe nie eine Journalistenschule besucht, aber trotzdem war für mich selbstverständlich, wenn ich mich an ein Thema heranwage, muss ich lange und intensiv recherchieren. Also das ist eigentlich die allermeiste Arbeit, das Schreiben, das Aussortieren dann der Interviews, also überhaupt die Aufnahme der Interviews, dann die sozusagen die Eindampfung des Themas, das ist der geringste Teil. Die allermeiste Zeit wird durch die Recherchen beansprucht. Ist denn das Feature nur eher eine journalistische Form oder eine künstlerische Form? Sie kommen ja eher vom Künstlerischen her. Ja, also es muss natürlich schon in der Basis journalistisch wasserdicht und stabil sein. Aber dann kann man ja künstlerisch mit der Form spielen. Wenigstens habe ich mich immer darum bemüht, das auch künstlerisch zu gestalten. Das heißt, es muss also jede Minute eine Spannung erzeugt werden und ein Kontrast und ein unvermuteter Wechsel. Dabei muss natürlich immer die Substanz des Themas, des Kerns der Aussage vorhanden bleiben. Da darf man also jetzt nicht aus Lust vor künstlerischer Fantasie sich verlieren. Das Thema muss immer im Vordergrund stehen, aber es wird gestaltet durch künstlerische Formen. Den Preis, den Sie bekommen, der ist nach Axel Eggebrecht benannt, dem großen Feature-Autor der unmittelbaren Nachkriegszeit. Haben Sie von ihm denn mal etwas gehört oder haben Sie ihn gar kennengelernt? Ja, ich habe natürlich in ganz frühen Jahren, als ich noch gar nicht dran dachte, überhaupt Feature zu schreiben, Axel Eggebrecht und Peter von Zahn und Ernst Schnabel und wie sie alle heißen, im Radio gehört. Das habe ich aufgenommen, ohne zu wissen, dass das je auch mein Beruf werden könnte. Ich habe Axel Eggebrecht persönlich leider nie kennengelernt. Also das bedauere ich wahnsinnig. Nur einmal haben wir telefoniert. Da lebt er in Hamburg. Und ich musste seine Frau, die Inge Stolten, sprechen. Denn sie war eine Freundin von der überlebenden Witwe von Wilhelm Kube, diesem Generalkommissar, der 1943 in Minsk in die Luft gesprengt wurde. Und ich hatte dann kurz zuerst Herrn Eggebrecht am Telefon. Ich wusste natürlich, wer er war. Und ich wollte dann auch sagen, ich möchte Sie so gerne besuchen. Ich hab's leider nicht gemacht. Ich hätte es machen sollen. Und ein halbes Jahr später ist er durch diesen schrecklichen Sturz verunglückt und war nicht mehr zu retten. Also da habe ich noch lange ein verdammt schlechtes Gewissen gehabt. Das habe ich übrigens heute immer noch. Naja, aber Sie haben seine Arbeiten kennengelernt. Aber ja, ich habe seine Arbeiten kennengelernt und ich hatte mich dann natürlich auch im Laufe meiner Feature-Arbeit mit seinen Arbeiten beschäftigt, vor allen Dingen mit seinen politischen Einstellungen über die Nachkriegszeit, das Deutschland der Nachkriegszeit. Da kenne ich eigentlich so ziemlich alles. Wie hat sich denn die Feature-Arbeit im Laufe der Zeit für Sie verändert? Ist es schwieriger geworden? Haben sich die Themen geändert? Die Themen haben sich schon geändert. Ich habe ja nicht nur über die NS-Zeit geschrieben, sondern auch über Ökologisches, also alternative Energien, über Solarenergie, Hanf, was es alles an alternativen Energien gibt. Da habe ich eine ganze Menge geschrieben. Und dann habe ich auch eine Menge geschrieben über die DDR, über die Treuhandanstalt, über diese Geschichte Rückgabe vor Entschädigung, also Hausbesitz, Grundstückbesitz und dann auch über westdeutsche Staatsspione, also Westdeutsche, die hier in der Bundesrepublik und vor allen Dingen in West-Berlin für die Stasi gearbeitet haben und dann über Manfred von Ardenne, dieser zwielichtige Karrierist. Gott, dann habe ich über Autobahnraser geschrieben, über den Bau Pfusch am Potsdamer Platz, über die Bankgesellschaft, den Skandal der Bankgesellschaft. Haben sich im Laufe der Zeit denn die formalen Ansprüche geändert oder haben Sie andere Herangehensweisen ausprobiert oder ausprobieren müssen? Nee, also im Grunde nicht. Das Formale hat sich nur insofern geändert, dass ja, also jedes neue Feature ist ja ein neues Abenteuer. Und bei jedem Feature fängt man wieder bei Null an. Und die Form hängt natürlich bei jedem neuen Feature davon ab, was hat man als Material. Und vor allen Dingen das Thema bestimmt ja eigentlich die Form. Das heißt, trete ich in der Person auf, erzähle ich in der Ich-Form oder lasse ich nur durch einen Erzähler berichten? Oder halte ich mich ganz raus und lass nur andere reden? Das hängt von Feature zu Feature von so vielen Dingen ab, sodass eigentlich die Form sich in Nuancen immer wieder ändert, aber nicht im Grundsätzlichen. Und es gab also auch keine Vorgaben von den Redaktionen, die sich geändert hätten? Nee, es gab nur ein paar Mal, wo ein Redakteur sagte, aber es wäre doch besser, wenn ich mich als Person einbringen würde. Also ich bin da, ich sehe das, ich höre das. Okay, und das fand ich oft sehr gut. Ich bin ja nur jemand, der sich immer so raushält und die Sache in den Vordergrund schiebt. Aber manchmal, ich fand das sehr gut, dass Redakteure mir sagten, nee, mach es jetzt mal anders, das ist besser. Und ich war für diese Hinweise dankbar und habe das dann auch so gemacht. Haben Sie noch ein neues Projekt? Zurzeit nicht. Also mein letztes Feature, oh, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, 2011, Simsalabim über den Zauberer Kalanak, im SWR gesendet, also unter Herrn Filz und in der fantastischen Regie von Frau Drögekamp, eine sehr, sehr gute Produktion. Das war eigentlich das letzte jetzt gesendete Feature direkt von mir. Ich habe dann weiter Bücher geschrieben, natürlich auch schon wieder NS-Zeit, irgendwie komme ich davon doch nicht los. Und das hat mich auch so 2 Jahre in Anspruch genommen. Und Naja, mit Mitte 70 kann man ja auch mal ein bisschen kürzer treten. Ah, ich glaube, ich kann das nicht. Ich muss weitermachen, sonst fühle ich mich unwohl. Ich muss immer weitermachen.